Radio Bremen 2, kulturell. Meine Damen und Herren, zum heutigen 100. Geburtstag des Historikers Franz Schnabel hören Sie in dieser Sendung einen Rundfunkvortrag über den Untergang des europäischen Staatensystems. Schnabel hielt diesen Vortrag am 15. März 1960 innerhalb einer Reihe im Bayerischen Rundfunk. Zunächst einige Vorbemerkungen von Klaus-Frieder Bastian. In diesem Jahr hat der Deutsche Taschenbuchverlag von Franz Schnabel die vierbändige deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert aus den Jahren 1929 bis 1937 in einem unveränderten fotomechanischen Nachdruck herausgegeben. Lediglich Einleitung, Vorbemerkungen, Vorwort von 1947 wurden neu gesetzt. Daran mögen Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, sehen, dass Franz Schnabel nicht nur für einige Fachkollegen heute noch von Bedeutung ist. Denn Franz Schnabel war damals, als er dieses leider wegen zeitgeschichtlicher Umstände unvollendete Werk schrieb, Professor an der Technischen Hochschule in Karlsruhe. Er hatte in seinen Vorlesungen Zuhörer, die im Hauptfach Elektrotechnik, Hoch- und Tiefbau, Straßenbau und Ähnliches studierten, denen er also Interesse für geschichtliche Allgemeinbildung abgewinnen wollte. Als gelernter Gymnasiallehrer hatte er, dem die Habilitation von dieser berühmten Hochschule angetragen wurde, seine erzählerische Begabung mit der Quellenkenntnis des Historikers verbunden. Den Nazis war der Professor, der weder seinen Liberalismus noch seinen Katholizismus verleugnete, zuwider. 1937 wurde er zwangspensioniert. In Heidelberg sah man ihn gelegentlich mit dem Kultursoziologen Alfred Weber und dem politischen Wissenschaftler Theodor Heuss, die in gleicher Weise als akademische Lehrer mundtot gemacht worden waren. Von 1945 bis 1947 war dann Franz Schnabel in Nordbaden-Nordwürttemberg verantwortlich für den Wiederaufbau eines demokratischen Schulwesens. Dann erreichte ihn der Ruf auf den Lehrstuhl für neuere Geschichte an der Universität München, wo sich der gebürtige Mannheimer sehr wohl fühlte. Seine Hauptvorlesung in der Aula war stets überfüllt und nicht nur Historiker hörten ihm konzentriert zu. Diese Sendung ist nicht zuletzt durch meine eigene Erinnerung an drei Semester vor 35 Jahren zustande gekommen, in denen ich selten versäumen wollte, wenn der kleine, äußerlich behäbig, gemütlich wirkende alte Herr Geschichte lebendig werden ließ. Er ist übrigens erst 1962, kurz vor Vollendung seines 75. Lebensjahres, aus seinem Amt als Ordinarius geschieden. Er hatte es sich bei den Berufungsverhandlungen ausbedungen, den Zeitpunkt seiner Emeritierung selbst zu bestimmen. Er starb dann 3,5 Jahre später, am 25. Februar 1966 in München. Nun also sein Vortrag im Bayerischen Rundfunk, den er 1960 als 72-Jähriger gehalten hatte. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, die Reihe meiner Vorlesungsstunden über die letzten 100 Jahre, die ich heute mit dem 7. Vortrag zu Ende führe, habe ich zu Beginn der Wintersaison begonnen mit einem Hinweis auf die Existenz einer europäischen Staatengemeinschaft, des sogenannten europäischen Staatensystems. Und dessen Untergang ist in der heutigen Stunde noch zu schildern. Das europäische Staatensystem hatte sich in Jahrhunderten gebildet und eingespielt im kriegerischen und diplomatischen Spiel. Das war der Ausdruck der Zeit, im Spiel der Großmächte und der Mächte minderen Ranges, die alle in Europa beheimatet waren und von denen das Schicksal der ganzen damaligen Welt abhing. Europa bildete unausgesprochen, aber faktisch einen Verein sich gegenseitig begrenzender Staaten, die durch Sitten, Religion, durch die Rechtsidee, durch Wissenschaft und Kunst sich ähnlich und durch wechselseitiges Interesse miteinander verbunden waren. Der allgemeine Charakter des europäischen Staatensystems war die innere Freiheit und wechselseitige Unabhängigkeit seiner Glieder. Es war also ein System des Gleichgewichtes, der Balance in Europa. Diesem europäischen Staatensystem entgegengesetzt war eine Ordnung und Leitung der europäischen Staatenwelt durch eine Vormacht, durch die Hegemonie einer einzelnen Macht. Es ging also in den Beziehungen der Völker Europas jahrhundertelang um die Frage, ob Balance oder Hegemonie. Die Balance war der Idealzustand des europäischen Staatensystems, die Hegemonie seine Aufhebung, also der Verlust der Freiheit. Was nun die Wechselbeziehungen zwischen den Völkern des europäischen Staatensystems betrifft, so wurden sie vornehmlich gefördert und in Gang gehalten durch den Handel. Aber auch Allianzen und Kriege waren nötig, um die Kraft der Völker zu messen und das Streben einer Macht nach der Hegemonie zurückzuweisen. Handel und Krieg stehen also in Geschichte und Leben der Völker in einer gewissen Korrelation. Je mehr der Handelsgeist vorherrschte, desto seltener waren die Kriege. Aber die Hegemonie einer Macht wurde den kriegerischen Geist nicht los. So war Frankreich zum Beispiel unter Ludwig dem 14. und dann wieder unter Napoleon dem 1. aus seinen Grenzen herausgetreten und wieder in sie zurückgewiesen worden, ganz so wie die Regierungskunst im Inneren der Staaten darin besteht, das Streben der Menschen ins Grenzenlose zu verhindern, sie frühzeitig daran zu gewöhnen, dass jeder in den Grenzen bleibt, die ihm nun einmal durch Begabung und Umstände gezogen sind. Dieses europäische Staatensystem ist nun aber im Laufe der letzten 100 Jahre, seit 1860, weitgehend aufgelöst worden durch zwei neue mächtige Bewegungen, die beide letzten Endes durch das Aufkommen der Masse erzeugt sind. Das eine ist die nationalstaatliche Bewegung, das heißt das Streben der Völker Europas, sich in nationalen Verfassungsstaaten zu konstituieren. Und das andere ist die imperialistische Bewegung, das heißt das Streben der großen Völker Europas, den europäischen Raum zu überschreiten und sich in Übersee anzugliedern, Kolonien, Protektorate, Einflusssphären, Gebiete der wirtschaftlichen und geistigen Durchdringung. Der geistige Vater des modernen Nationalismus war der Genfer Rousseau, in dessen Haupte viele sehr sich widersprechende Gedanken miteinander gerungen haben. Aber er hat der polnischen Nation, deren Staat die alten Mächte unter sich aufgeteilt hatten, das Rezept geliefert, wie sie ihren Nationalstaat wieder aufrichten könnten. Es geschah in einer Denkschrift, die dann von allen staatenlosen Nationen Europas geistig ergriffen, methodisch durchgearbeitet und praktisch angewendet worden ist. Rousseau zuerst hat Wort und Begriff der Education nationale, der Nationalerziehung geprägt und, worauf ich gelegentlich schon hingewiesen habe, dem deutschen Worte Nationalerziehung sieht man es an, dass es durch einfache Übersetzung aus dem Französischen entstanden ist. Die Erziehung, so sagt Rousseau, soll den Seelen die nationale Form geben und die Meinungen und Gefühle so lenken, dass die Menschen Patrioten sind durch Neigung, Leidenschaft und inneren Zwang. Alle Lehrer sollen Polen sein, das Vaterländische soll die Grundlage der Unterweisung bilden, es soll eine Einheitsschule sein und der Unterricht unentgeltlich. Die körperliche Erziehung soll künftig voranstehen, öffentliche Spiele der Jugend, gemeinsam für alle, sollen nicht nur die Körper straffen, sondern auch die jungen Menschen zeitig daran gewöhnen, sich ineinander zu finden und unter den Augen der Öffentlichkeit sich zu bewegen. Die Vorzeit der Nation soll durch ihre Legenden, Mysterien auf der Bühne wie einst in Olympia lebendig gemacht werden. Im deutschen Raum haben der Turnvater Jahn und Richard Wagner mit seinen Weihefestspielen zu Bayreuth diesem Programm am sichtbarsten entsprochen. Die Nation in allen ihren Lebensbeziehungen soll also befähigt werden, sich selbst zu genügen. Die Autarkie ist nicht nur wirtschaftlich gemeint. Es ist der Geist der Isolierung, der Loslösung von allem Universalen, von Europa und vom europäischen Staatensystem. Die Völker Mitteleuropas, Deutsche und Italiener, sind bekanntlich einen anderen Weg gegangen. Das europäische Staatensystem ist auch durch Bismarck und Cavour nicht vernichtet worden. Aber noch hatte nach 1870 die nationalstaatliche Bewegung ihren Lauf nicht beendet. Noch standen die Irländer im zähen Ringen mit Großbritannien und wandten alle die Mittel an, die sie zuerst entwickelt und den anderen als Vorbild in den nationalen Revolutionen überliefert hatten, also den Boykott zumal, das Wort stammt aus der irischen Sprache, dann das Recht auf die Straße und den Bund von Studenten, Bauern und Arbeitern. Und noch waren nach 1870 die Nationalitäten Osteuropas, die Polen, die Tschechen, die Ungarn, die Slowaken, die Südslawen, nicht in die entscheidende Aktion eingetreten. Da aber hat schon seit den 70er Jahren der Imperialismus der west- und mitteleuropäischen Völker seinen Siegeslauf angetreten. Wie Rousseau der Vorläufer des Nationalismus, so ist der Schotte Thomas Carlyle der geistige Vater des Imperialismus. Ganz allgemein ausgesprochen bedeutet Imperialismus, mit seinen natürlichen Einflussräumen nicht zufrieden zu sein, also das Bestreben, sich in Räumen einzuschalten, die jenseits des eigenen Gesichtskreises liegen. Thomas Carlyle hat schon seit der Mitte des Jahrhunderts jener geistigen Haltung, welche die Dinge gehen, die Zügel schleifen lässt, den Kampf angesagt, sich gegen Liberalismus und Pazifismus gewendet, auch gegen das kapitalistische Denken, das stets nach der Rentabilität fragt, gegen den Mammonismus, wie er in seiner an der Bibel geschulten Sprache sagt. Ob Kolonien rentieren oder nicht, das ist den Imperialisten gleichgültig. Es ist der Beruf und die Pflicht des europäischen Menschen und zumal der Angelsachsen, so predigt Carlyle, sich auf der unermesslichen Fläche der Erde zu betätigen, das Recht über die Erde zu breiten und die Völker minderer Rasse zu kultivieren. Er weist seine angelsächsischen Landsleute hin auf das Vorbild der Römer. Wenn eine Herrschaft nicht weise ist, so wehren sich die Naturkräfte dagegen und sie hat keinen Bestand. Aber die Römer hielten die Welt in Unterwerfung, weil sie die Welt am besten zu regieren verstanden. Und man konnte in London darauf hinweisen, dass schon so viel Wertvolles auf diesem Wege durch die Angelsachsen gepflanzt war und gedieh. Carlyle sagt, wer bei der Landung von Hengist und Horsa 1066 mit prophetischem Auge über Zeiten und Ozeane hinweg vorausgesehen hätte, dass aus dieser Unternehmung Shakespeare und James Watt, New York, Kalkutta und Sydney hervorgehen würden, der hätte wohl sagen dürfen, dass diese Lederboote der Hengist und Horsa eine gewichtige Ladung enthielten. Freilich, meine Damen und Herren, erhabene Gedanken sind in der Geschichte immer größer gedacht worden, als sie nachher in die Wirklichkeit geführt werden konnten. Ausdehnung, Expansion erfolgte nicht nur in diesem hohen ethischen Sinne. Man brauchte in England, Deutschland, Italien, sogar in Frankreich neues Siedlungsland für die schon zwischen 1870 und 1890 unermesslich anwachsende Volkszahl. Man brauchte dringend Rohstofflieferanten und Absatzmärkte, Betätigungsfelder für Kaufleute und Ingenieure und für alles dieses brauchte man Stützpunkte der Macht. Und nun kam in den 80er Jahren auch noch hinzu, dass das Innere Afrikas entdeckt, durchforscht wurde und dabei den Menschen zum Bewusstsein kam, die letzten von Europäern noch nicht okkupierten Länder der Erde kommen an den, der am schnellsten am Platz ist. Einige Negerkreuzer auf Verträgen mit den Häuptlingen sind leicht zu haben und geben das Recht des Besitzes. Jetzt, seit den 80er Jahren, kam in den Kabinetten der großen Mächte Europas das typisch imperialistische Denken oben auf, das da sagt, es ist höchste Zeit, es ist schon viel versäumt, in Kürze ist die Erde vergeben. So begann jetzt das Wettrennen der Großmächte Europas um diese letzten von der Zivilisation noch befreiten Gebiete der Erde. Und das europäische Staatensystem zerfiel hierüber vollends, denn es ging jetzt nicht mehr um das europäische Gleichgewicht, wobei wir im 18. Jahrhundert etwa Nordamerika oder Ostindien die Nebenkriegsschauplätze gewesen wären. Es ging auch nicht etwa nur um die Sicherung Indiens oder des Zuganges nach Indien, sondern wahllos wurde Besitz ergriffen von diesem oder jenem Stücke überseeischen Landes, wodurch die Gegensätze zwischen den europäischen Mächten, Hass und Neid untereinander unendlich vertieft wurden und doch jedermann klar war, dass über den endgültigen Besitz dieser Gebiete, der einst nur auf europäischen Schlachtfeldern entschieden werde und die Völker Europas die Kosten zu tragen hatten. Engländer, Franzosen und Italiener haderten um die durch den Zerfall des Osmanischen Reiches disponibel werdenden Vasallenstaaten in Nordafrika, von Marokko bis Ägypten und Somaliland. England und Deutschland veruneinigten sich über die Gebiete in West- und Ostafrika, wo sie aneinander grenzten. König Leopold II. Von Belgien nahm Besitz von den riesigen Ländereien um den Kongo und verkaufte sie dann an den belgischen Staat, der durch internationalen Vertrag neutralisiert, nun doch in den Kreis der Kolonialmächte eintrat. Die Franzosen führten seit den 80er Jahren auch blutige Kriege in Hinterindien, während die Engländer in ähnlich grausamer Weise den Burenkrieg 1900 mit der Unterwerfung der Buren beendigten. Der Imperialismus enthüllte bei dieser Gelegenheit sein Wesen in der krassesten Form. Denn die alten idealen Argumente, die ethischen Gesichtspunkte versagten im Burenkriege völlig. Der Kriegsgegner in Afrika war hier ein Volk weißer Rasse und protestantischer Religion, das keine europäischen Kulturbringer im Namen der Menschlichkeit brauchte. Und ganz offenkundig war hier das materielle Motiv jener von den ersten Imperialisten so sehr verworfener Mammonismus. Denn wenn Transvaal nicht voll Gold und Diamanten gewesen wäre, würde es die englischen Imperialisten nicht weiter gestört haben. Sie würden daneben Südafrika mit zwei Enklaven organisiert haben. Meine Damen und Herren, das Zeitalter war reich an gewaltigen Konzeptionen der Macht. Die Landverbindung von Kapstadt nach Kairo und von da nach Kalkutta durch Eisenbahn und im Urwald durch den Telegrafen verwirklicht, sollte Englands asiatisches Reich runden, aus dem Indischen Ozean ein englisches Binnenmeer machen. Der entsprechende Eisenbahnbau von Berlin nach Bagdad sollte den deutschen Einfluss bis in das Zentrum der englischen Stellung im Irak tragen. Beide Unternehmen rechneten mit der mehr oder weniger freiwilligen Zustimmung der Türkei und der arabischen Völker. In beiden Fällen wurde die ehedem so vornehme europäische Diplomatie berufen, den Bankiers und Geschäftsleuten den Weg an die kleinen Höfe der Sultane und Emire zu ebnen. Von den Geldmenschen, dem Finanzkapital, ging die Initiative zu diesen politischen Projekten aus. In Afrika war es Cecil Rhodes, in der Türkei Georg von Siemens und Karl Helferich, beide von der Deutschen Bank in Berlin. Und auch die Monarchen gefielen sich durchaus in der Rolle, die ihnen dazu fiel. Kaiser Wilhelm II. War ein ebenso tüchtiger Geschäftsreisender wie König Edward VII. Von England. Der Patriotismus, die Anhänglichkeit an das Vaterland und an das angestammte Fürstenhaus, die Bereitschaft zu sterben für Gott, König und Vaterland, dies alles wurde mobilisiert für ferne Ziele, die nichts mehr zu tun hatten mit der Verteidigung von Haus und Hof. Das europäische Staatensystem war entstanden aus dem Handel und hatte im Handel immer sein wirkungsvollstes Mittel gefunden. Den Lebensraum eines wachsenden Volkes in Europa selbst zu erweitern, hat der Nationalismus vor dem Ersten Weltkrieg nur selten geplant. Denn dieser Weg konnte nur unter furchtbaren Verbrechen beschritten werden. Diesen neuen Lebensraum zu suchen in anderen Kontinenten war Sache der Kaufleute und des sich erweiternden Handels, wozu es Ansätze genug gab. Stattdessen konnte der Imperialismus, die aus der Feudalzeit stammende, durch die nationalstaatliche Bewegung in vielen Ländern gestärkte Anhänglichkeit an die Krone in seine Dienste stellen. Also, das Zeitalter der nationalstaatlichen Bewegungen und das Zeitalter des Imperialismus überschneiden sich. 1918 sind die letzten staatenlosen Völker Europas zu Nationalstaaten geworden und 1874 ist mit Benjamin Disraeli der erste große Imperialist als Politiker und Staatsmann aufgetreten. Die imperialistische Bewegung hat die an sich schon großen nationalen Gegensätze in Europa verstärkt und das Einheitsstreben der letzten staatenlosen Völker Europas ist aufs Engste verkettet durch die Gegensätze, die der Imperialismus erzeugt hat. Der Ausgang des Ersten Weltkrieges hat 1918 sowohl die nationalstaatlichen Bewegungen in Europa abgeschlossen, indem die Tschechen, Polen und die anderen Ostvölker zu ihren nationalen Staaten gelangten, als auch das Zeitalter des Imperialismus abgeschlossen, indem jetzt die Gegenwehr der anderen Kontinente sich erhob. Die Welt war also, meine Damen und Herren, in dem Menschenalter vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges voll ungeheurer außenpolitischer Spannungen. Denn nationalistische Leidenschaften und imperialistische Ansprüche wirkten gemeinsam und drängten zum Kriege. Trotz dieser gewaltigen Spannungen war das Zeitalter eine unwahrscheinlich klingende lange Friedenszeit. Von 1871 bis 1914 war unter den europäischen Großstaaten Friede, Sicherheit, sorglos fortschreitendes Dasein, sodass man in allen Jahrhunderten nach etwas Ähnlichem vergebens sucht. Oft war Kriegsgefahr, aber niemals ist der Krieg in Europa ausgebrochen. Statt wirklicher Kriege war ein enormes Wettrüsten für mögliche Kriege in der Zukunft. Das aber können nur Länder leisten mit Großindustrie, mit Rohstoffen, mit Großbanken. Es war ein misstrauischer Friede, sodass die Spannungen sich nicht entluden, aber immer da blieben. Jetzt, wo die Massen in die Geschichte eingetreten waren, mit Masseninstinkten und Massenheeren, war alles so unberechenbar geworden, dass kein Staatsmann mehr einen Krieg zu führen wagte. So ist der Zustand im Zeitalter des Imperialismus entstanden, ein langer Friede über einem vor Erregung zitternden Boden. Die Mehrzahl der Menschen ist fantasielos, dass die Menschen nur den Frieden sahen, und nicht die gewaltige Umwälzung, die vor sich ging, dass man den Zustand der Geborgenheit als das Normale annahm und die Krise als das Vorübergehende, das ist der geistige Zustand vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Diese Auffassung ist vielfach noch bis heute noch kein Normalzustand, sagt man. In Wahrheit hat das Zeitalter des Imperialismus und der Erste Weltkrieg eine Katastrophe von unabsehbaren Ausmaßen eingeleitet, die noch lange nicht abgeschlossen ist. Meine Damen und Herren, dass in den Völkern der Unterschied zwischen nationaler und imperialistischer Haltung bewusst geblieben ist, zeigt das Beispiel Frankreichs. In Republiken lässt sich der Unterschied schwerer verwischen als dort, wo ein gekröntes Haupt aufgrund des Gottesgnadentums und der dynastischen Legitimität die Gefolgschaft verlangt. Als Jules Ferry, von Beruf Bankier und Angehöriger der Hochfinanz, im Jahre 1882 Ministerpräsident geworden war, da machte er sich alsbald an die Eroberung Nordafrikas und ging zunächst gegen Tunis vor. Er erlangte hierzu die Bewilligung des Parlamentes und auch Bismarck versicherte ihm hierzu die wohlwollende Neutralität des Deutschen Reiches. Denn es musste Bismarck höchst gelegen kommen, dass die Aufmerksamkeit der Franzosen von Elsaß-Lothringen nach Nordafrika abgelenkt wurde und darüber Todfeindschaft zwischen Frankreich und Italien entstand, weil die Italiener, wie begreiflich, Nordafrika als ihr natürliches Auswanderungsgebiet betrachteten und die Meerenge zwischen Sizilien und dem tunesischen Hafen von Bizerta die engste Stelle des Mittelländischen Meeres überhaupt darstellt. Es ist die einzige kurze Zeit, wo Deutschland und Frankreich zwischen 1871 und 1914 zusammengearbeitet haben. Bismarck wollte die Gelegenheit, die der um sich greifende Imperialismus bot, nicht ungenutzt lassen, um die Franzosen zu veranlassen, dem Revanchegeist zu entsagen. Ob er ernstlich geglaubt hat, dass dies möglich sei, steht dahin. Es handelte sich dabei nicht um eine kleine Sache. Ferry rüstete die Expedition nach Tunis aus und sie würde, wenn sie glückte und die Kammer das billigte, weitergeführt worden sein und die Franzosen zu Herren Nordafrikas bis zum Suez und bis nach Ägypten geführt haben. Gleichzeitig rüstete Ferry den Feldzug in Tonkin aus. Er begründete vor der Kammer von Paris den neuen Kurs, den er einschlug, mit typischen imperialistischen Argumenten. Im Hinblick auf Hinterindien sagte er, wir im Besitz von Cochinchina können im benachbarten Tonkin keine schwache Macht dulden und auch keine andere Macht als die bisherige. Die bisherige Macht, das Königreich Annam, ist schwach, kann seine Untertanen nicht mehr in Gehorsam halten, also muss es das Protektorat einer Großmacht annehmen und diese Großmacht müssen wir sein, weil wir die nächsten Nachbarn sind. Und im Hinblick auf Tunis sagte der Ministerpräsident vor der Kammer, es seien Hilfegesuche von französischen Siedlern in Tunis eingegangen. Er spricht dabei ferner von den Europäern als der Race supérieure und von den Kolonialvölkern als der Race inférieure, von der Zivilisationsaufgabe als der einzigen moralischen Rechtfertigung kolonialer Unternehmen. Wörtlich hat er gesagt, dies ist die einzige Art des Eroberergeistes, welche die heutige Moral dulden kann. Ferner sagte er, der Export ist schwierig geworden, seit sich die europäischen Industrieländer durch Schutzzoll gegeneinander abschirmen. Also brauchen wir sichere Absatzmärkte. Industrialisierung und Schutzzoll brauchen als Korrelat die Kolonialpolitik. Andernfalls kommt Absatzstockung und also Druck auf die Löhne. Der soziale Friede ist eine Frage der Absatzmärkte. Aber in der Kammer erhob sich Clemenceau und widersprach. Die Expedition nach Tunis wird nur wegen kapitalistischer Interessen unternommen. Er nennt die Banken, den Crédit Foncier und die von dieser Pariser Bank sofort gegründete Notenbank in Tunis, ferner den großindustriellen Renault, dazu einige Grundstücksspekulanten und ebenso sei es bei dem Kriege in Tonkin der Fall. Aber noch mehr, er sagt, Europa starrt von Waffen. Und auch wir sind bedroht. Es gibt Aufmarschpläne gegen uns. Jede Macht tut alles, um sich die Freiheit des Handelns zu sichern. Und wir sollten uns in ferne Abenteuer stürzen. Tunis, Ägypten, Hinterindien. Er weiß, dass dies den Deutschen sehr recht wäre. Er schleudert den Minister den Vorwurf entgegen, weitere Minister Brüssel, ein preußischer Minister zu sein. Es ist unüberhörbar, er denkt an Elsass und Lothringen. Und bei dieser Gelegenheit spricht er die berühmten Worte: Pensons-y toujours, n'en parlons jamais. Wir müssen immer daran denken und niemals davon sprechen. Erst muss Ordnung geschaffen werden im Innern, die Schulen aufgebaut, die soziale Gerechtigkeit verwirklicht, dann kommt der Tag der Revanche. Ferry hat ihm erwidert, und damit treten ganz scharf Nationalismus und Imperialismus gegeneinander. Er spricht von Chauvinismus exalté, aber ein Chauvinismus mit kurzem Blick. Und da wird gefordert, wir sollen die Augen starr richten, sur la ligne bleue des Vosges, auf die blauen Linien der Vogesen, und alles Übrige um uns herum geschehen lassen, ohne uns zu beteiligen. Alles ohne uns. Nicht denken an die wirtschaftlichen Bedürfnisse unseres Landes, an die Notwendigkeit, neue Märkte zu gewinnen. Ferry konnte die Expedition nach Tunis durchführen. Es wurde französisches Protektorat. Aber der Krieg in Tonkin kostete endlos viel Geld, das die Kammer immer wieder bewilligen musste und das dann zum inneren Ausbau fehlte. Und nach 3 Jahren war es dann soweit, dass Clemenceau vor der Kammer leichtes Spiel hatte. Frankreich ist in erster Linie eine Kontinentalmacht, so sagt er, das müsste ein französischer Minister eigentlich wissen. Und nun folgt das Schlusswort persönlich an den Ministerpräsidenten Ferry und die übrigen Minister gerichtet. Oui, tout est bien fini entre nous. Jawohl, jede Debatte zwischen uns ist zu Ende. Wir können sie nicht mehr weiter anhören. Wir können nicht mehr mit ihnen diskutieren über die großen Interessen des Vaterlandes. Wir kennen sie nicht mehr. Wir wollen sie nicht mehr kennen. Das ist kein Minister mehr. Das sind keine Minister, que j'ai devant moi, die ich vor mir habe. Ce sont des accusés, das sind Angeklagte. Das sind Angeklagte des Hochverrates, über welche die Hand des Gesetzes nicht zögern wird, herabzufallen. Clemenceau hat 1919 noch einmal darauf zurückgegriffen und gesagt: Ich wollte die unverbrauchten Kräfte an Menschen und Mitteln für das Innere behalten, für dieses Frankreich, das ich durch den Krieg von 1870 so verarmt gesehen hatte und das ich immer noch bedroht wusste. Ich glaubte, ich könnte sterben, ohne Frankreich zur Revanche bereit gesehen zu haben. Meine Damen und Herren, auch Bismarck stand es immer deutlich vor Augen. Frankreich und Deutschland waren Kontinentalmächte durch ein finstres Verhängnis feindliche Nachbarn. Deshalb hat er alle imperialistischen Gedankengänge abgewiesen, die an ihn herangetragenen Projekte kolonialer Erwerbungen hat er nur lässig erfolgt. Und doch hat er nahezu unbeabsichtigt eine stattliche Zahl von Kolonien eingebracht, mit denen verglichen die Erwerbungen Wilhelms II. Recht mager waren. Aber gerade Wilhelm II. Hat Nationalismus und Imperialismus sehr nahe zusammengebracht und diese heterogenen Ziele gleichzeitig verfolgt. Er hat den Aufbau der Armee sich sehr angelegen sein lassen in dem Bewusstsein, dass auch in dem Zeitalter der entstehenden Weltmächte das Schicksal Deutschlands sich immer auf europäischen Schlachtfeldern entscheiden werde, aber er hat gleichzeitig auch die Marine ausgebaut und dies nicht nur mit nationalen Argumenten begründet, Schutz der deutschen Küsten, sondern auch mit allen aus dem Lexikon des Imperialismus stammenden Gesichtspunkten. etwa mit dem Hinweis auf die Bedeutung, die zu allen Zeiten die Seemacht für das Aufblühen der Völker gehabt hat und dass also unsere Zukunft auf dem Wasser liegt. Es ist ihm ja so manche volkstümliche, wenn auch nur haltbare Wortprägung gelungen, die rasch vom Volke aufgenommen wurde und unvergessen blieb. Und auch die Schriftsteller und Agitatoren, die den wilhelminischen Imperialismus in der Publizistik verkündeten, haben immer beides zugleich ins Auge gefasst, die nationalen Ziele auf dem Kontinent, um den Lebensraum des deutschen Volkes zu sichern und auszuweiten, und die imperialistischen Ziele, die nach Weltgeltung riefen. Der Wortführer des wilhelminischen Imperialismus war Dietrich Schäfer, Professor der Geschichte an der Universität Berlin. Er forderte im Ersten Weltkrieg planmäßige deutsche Siedlung in Polen und tief nach Russland hinein, aber ebenso sehr lag ihm am Herzen, dass die jüngste, 1871 geeinte Nation immer noch Vorsprünge der anderen einzuholen habe, auf dem Weltmeer und in den Kolonien ihre Befähigung als ländererwerbende Kulturmacht erweisen müsse. Sehr eng ist auch in Russland der Imperialismus mit den nationalen Traditionen verbunden geblieben. Das Vordringen der Russen durch das vordere Asien gegen die Grenzen Indiens hat niemals den Charakter imperialistischer Expeditionen angenommen, sondern immer blieb die Verbindung mit dem aussendenden Reiche erhalten. Das Gleiche gilt vor dem Streben Russlands nach dem Pazifik, das in den Konflikt mit Japan und bis nach China geführt hat. Schon 1905 hat Fridtjof Nansen, der berühmte Forschungsreisende, seine Flugschrift geschrieben, Sibirien ein Zukunftsland. Er sah freilich auch, dass das zaristische Russland schwerlich die Kraft aufbringen werde, die zu so großen Vollbringungen notwendig war. Was man in unseren Geschichtsbüchern als russischen Imperialismus bezeichnet, die Investitionen und die Industrialisierung seit 1905, war eben doch Aufrüstung für den kommenden Weltkrieg auf dem europäischen Kontinent und durchaus eine Fortsetzung des alten traditionellen Strebens nach Westen hin, über Deutschland und Skandinavien hinweg an den Atlantischen Ozean. So hat schon 1905 Sven Hedin die Völker Europas aufgerufen zur Wachsamkeit in einer berühmten Flugschrift, welche betitelt war »Ein Warnungsruf«. Und auch das Streben Russlands nach dem Balkan war nicht nur moderner Imperialismus, sondern tief begründet in Nation und Religion des zaristischen Russland. Wenn die christlichen Völker auf dem Balkan, die sogenannten Rajas, Serben, Bosniaken und Herzegowiner, Montenegriner, Bulgaren, Walachen, Mazedonier und Griechen, sich unter dem Eindruck der französischen Revolution gegen das türkische Joch erhoben und in einem Heldenkampf ohnegleichen in langen Jahrzehnten sich die Freiheit erkämpften, so waren sie dabei von den Sympathien der westeuropäischen und auch der mitteleuropäischen Völker begleitet, aber niemand hat für sie so viel getan wie die Zaren. Die Interessen der Macht drängten gegen Konstantinopel. Aber zur Schutzmacht der Balkanvölker war der Zar doch auch aus religiösen, aus staatskirchlichen Gründen geworden, während die Hofburg in Wien immer die Sache des Sultans und nie die der christlichen Völker geführt hatte. Trotzdem erhob Österreich Anspruch auf diese Völker, soweit sie in Bosnien und der Herzegowina wohnten. Die hieraus entstehenden beiden Balkankriege von 1912 und 13 gaben Europa eine erste Ahnung von dem, was die Nationalitätenkämpfe auf europäischem Boden während des 20. Jahrhunderts noch bevorstand. Zwangsauswanderungen und Flüchtlingsströme, bis dahin Europa fremd, sind seither durch Weltkriege und Weltrevolutionen ins Unermessliche gestiegen. Der Nationalismus mit der sprachlichen Intoleranz hat darin seinen Gipfel erreicht und sich selbst ad absurdum geführt. In der Tat, mehr noch als aus dem Imperialismus ist der Erste Weltkrieg aus dem immer noch nicht zu seiner Erfüllung gelangten Nationalismus entsprungen. Sarajevo und Straßburg waren stärkere Brennpunkte des Weltgeschehens als der Flottenbau auf den deutschen Werften und der Eisenbahnbau in Vorderasien. Immerhin, auch der Imperialismus der europäischen Nationen ist in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg auf seinem Kulminationspunkt angelangt, um dann nach zwei Weltkriegen zusammen mit dem europäischen Staatensystem unterzugehen. Zeugnis davon gibt vor allem die Geschichte des britischen Imperialismus. In dem Vierteljahrhundert zwischen 1875 und 1900 hat sich der englische Kolonialbesitz, an dessen Aufbau bis dahin sechs Generationen gearbeitet hatten, nahezu verdoppelt. Er war beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges 100-mal so groß wie das Mutterland, 10-mal so groß wie der aller anderen Länder zusammen. Er umspannte ein Fünftel der Erde, ein Viertel der Menschheit. Dies ist der Stand von 1914 bis 1945, also 30 Jahre lang, als dann kam die Auflösung. Einer der großen Reichserweiterer, Lord Curzon, Vizekönig von Indien, hat 1894 mit Stolz und Zuversicht in die Zukunft geblickt. Er schreibt damals, die englische Sprache, die schon jetzt von Yokohama bis Rangoon in jedem Lande gesprochen, die in den Schulen Siams und Japans gelehrt, im Telegrafendienst Japans, Koreas und Chinas angewandt wird und sogar von den Chinesen unter sich zur Verständigung über die verschiedenen Provinzen ihres Kaiserreiches benutzt wird, sie ist mit absoluter Gewissheit dazu bestimmt, die Sprache des fernen Ostens zu werden. Niemand im damaligen Europa, weder Liberale noch Imperialisten und auch die nicht, die jahrzehntelang Erfahrungen im fernen Osten besaßen, ahnte damals, was eine nationale Reaktion ist und dass Gandhi mehr und anderes sei als eine komische Figur. Mächtig schritten damals die imperialen Erwerbungen voran. Ein Stück nach dem anderen fiel den Engländern nahezu automatisch zu. Und dazu traten dann noch um 1900 die Vereinigten Staaten und Japan im großen Ozean als imperialistische Mächte auf. Ein Spiel der großen Mächte war nun also nur noch vier Europäer. Und dazu kamen noch zwei außereuropäische. Das europäische Staatensystem existierte also schon nicht mehr. So traten die Mächte in den Ersten Weltkrieg ein. Es war wirklich schon ein Weltkrieg. Auch was im fernen Osten geschah, half mit zu dem Ergebnis. Als dann die Pariser Friedenskonferenz die Neuordnung der Welt unternahm, da waren es nur die großen vier, Wilson, Clemenceau, Lloyd George und Orlando, die über das Schicksal der Länder entschieden. Es war also der Versuch gemacht, die Neuordnung zu einer Sache Europas, das heißt der letzten Überlebenden des alten Staatensystems zu machen, Frankreich, England und Italien. Es waren ja Deutschland, Österreich und Russland einstweilen ausgeschieden. Ein Mitspracherecht neuer Großmächte wie etwa Japans wurde nicht anerkannt. Aber um die Japaner zu beruhigen, wurden ihnen alle sonstigen Wünsche erfüllt. Da aber haben die Chinesen protestiert. Und von diesem Tage an, dem 4. Mai 1919 datiert das nationale Erwachen der Chinesen und überhaupt der Nationalismus in den Ländern des fernen Ostens, der im Laufe eines halben Jahrhunderts über ganz Asien und Afrika sich gebreitet hat und im europäischen Staatensystem auch allen Imperialismus und Kolonialismus der europäischen Völker ein Ende bereitet hat. Ich erinnere dabei nur noch an den 11. Juni 1947, denn damals hat das britische Parlament in London das letzte in der langen Reihe seiner Indiengesetze, nämlich die indische Unabhängigkeitserklärung, verabschiedet. Und am 15. August des gleichen Jahres wurde in den beiden Hauptstädten der neu gebildeten souveränen Staaten, in Delhi und Karachi, die britische Flagge feierlich eingezogen und in Delhi die Flagge Indiens, in Karachi die Flagge Pakistans gehisst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 100 Jahre vorher, 1847, hatte der berühmte deutsche Historiker Leopold Ranke den Satz niedergeschrieben, dass keine Idee in der Weltgeschichte jemals eine tiefer eingreifende Wirkung ausgeübt hat und auch noch in der Zukunft zu stärkerem Eingreifen in den Gang der Dinge bestimmt sei als die Idee der Volkssouveränität. Schwerlich hat er geahnt, welch gewaltiger Inhalt und welches Gewicht in diesen seinen Worten lag. Niemals konnte er wissen, dass das europäische Staatensystem, dessen Werden ein Hauptthema in allen seinen Werken bildete, unter den Ansprüchen der souverän gewordenen Nationen aller Erdteile dahingehen werde, dass Europa einen großen Teil seiner Geltung verlieren und dass, wie soeben geschehen, souveräne Negerstaaten die Forderung erheben, keine Gipfelkonferenz der Staatsoberhäupter könne endgültige Beschlüsse fassen, wenn nicht auch ein Vertreter des schwarzen Afrika dabei sitze. Wir wissen nicht, wie dies alles noch enden wird, ob ein neues Staatensystem auf die Vielzahl der souveränen Nationalitäten gegründet werden kann oder ob die zwei Machtblöcke, die sich unter unseren Augen herausbilden, die westliche und die kommunistische Welt, neben und gegeneinander treten werde, so wie einst das Römische Reich in zwei Hälften zerfiel, bis die wahrhaft weltgeschichtliche Schlacht von Actium entschied, dass wieder eine Einheit sein und wer die Führung in ihr haben soll. Wir kennen den Ausgang nicht, denn die Weltgeschichte ist kein Drama, kein Schauspiel, kein Theater. Auf der Bühne ist einmal Schluss, ist alles aus, da fällt der Vorhang. Im Wechsel der Generationen aber ist nach allen uns bisher bekannten Tatsachen nie ein Ende. Ein Vorgang erzeugt den anderen. Das ist die Rastlosigkeit des Lebens und der Geschichte. Der Untergang des europäischen Staatensystems. Aus Anlass seines 100. Geburtstages am 18. Dezember hörten Sie einen Vortrag, den Professor Franz Schnabel am 15. März 1960 im Bayerischen Rundfunk gehalten hat. Franz Schnabel war damals noch Ordinarius für neuere Geschichte an der Universität München. Er starb am 25. Februar 1966. Sein Hauptwerk, die vierbändige deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert aus den Jahren 1929 bis 1937, ist kürzlich im Deutschen Taschenbuchverlag als fotomechanischer Nachdruck der Erstausgabe erschienen.